Zum 79. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas gab es in Rumänien, Schweden, Spanien, Sri Lanka, Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo die Seminare. In den Seminaren würdigten die Redner die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung, Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas. Und sie äußerten die Überzeugung davon, dass das koreanische Volk unter der Leitung von Marschall Kim Jong-un den Aufbau des sozialistischen starken Landes und die Wiedervereinigung Koreas unbedingt verwirklichen wird. Im Seminar in Schweden wurde eine Glückwunschadresse an Marschall Kim Jong-un angenommen.